Erster Ahab hatte 70 Söhne in Samaria. Jehu schrieb Briefe an die Chefs der Stadt. Zweiter, er schrieb, ihr habt Wagen und Pferde. Ihr habt eine starke Stadt. Dritter, wählt den besten Sohn von Ahab aus. Macht ihn zum König. Kämpft für ihn. Vierter, die Chefs hatten große Angst. Sie sagten, zwei Könige konnten nicht gegen ihn kämpfen. Fünfter, sie schickten eine Nachricht an Jehu. Wir sind deine Diener. Wir tun alles für dich. Sechster, Jehu schrieb, bringt mir die Köpfe der Söhne. Kommt morgen zu mir nach Jezreel. Siebter, die Männer nahmen die 70 Söhne. Sie töteten alle Söhne. Sie schickten die Köpfe nach Jezreel. Achter, ein Bote sagte Jehu, die Köpfe sind da. Jehu sagte, legt sie an das Tor. Neunter, am Morgen ging Jehu zum Volk. Er sagte, ihr habt keine Schuld. Ich habe den König getötet. Zehnter, Gott hat das so gesagt. Gott tut, was er versprochen hat. Er sprach durch seinen Diener Elia. Elfter, Jehu tötete alle Verwandten von Ahab in Jezreel. Er tötete auch seine Freunde und Priester. Zwölfter, dann ging Jehu nach Samaria. Er kam zu einem Ort namens Bethigt. Dreizehnter, dort traf er die Brüder von König Ahasja. Er fragte, wer seid ihr? Sie wollten die Königssöhne besuchen. Vierzehnter, Jehu sagte, fangt sie lebendig. Seine Männer töteten alle 42 Männer. Keiner blieb übrig. Fünfzehnter, Jehu traf Jonadab. Er fragte, bist du mein Freund? Jonadab sagte, ja. Jehu nahm ihn auf seinen Wagen. Sechzehnter, Jehu sagte, komm mit mir. Du wirst sehen, wie ich für Gott arbeite. Sie fuhren zusammen weg. Siebzehnter, in Samaria tötete Jehu alle Verwandten von Ahab. So hatte Gottes Elia gesagt. Achtzehnter, Jehu rief das Volk zusammen. Er sagte, Ahab diente Baal ein wenig. Ich werde Baal viel mehr dienen. Neunzehnter, ruft alle Priester von Baal zu mir. Alle Diener von Baal müssen kommen. Ich will ein großes Fest machen. Zwanzigster, Jehu sagte, macht ein Fest für Baal. Die Leute sagten es allen weiter. 21. Jehu schickte Boten durch ganz Israel. Alle Diener von Baal kamen. Das Haus von Baal war ganz voll. 22. Jehu sagte zum Diener, bring Kleider für alle Diener von Baal. Der Diener brachte die Kleider. 23. Jehu ging in das Haus. Er sagte, prüft alles genau. Hier dürfen nur Diener von Baal sein. 24. Sie wollten Opfer bringen. Draußen warteten 80 Männer von Jehu. Er sagte, lasst niemanden weglaufen. 25. Nach dem Opfer sagte Jehu, geht hinein und tötet sie. Die Soldaten töteten alle mit dem Schwert. 26. Sie holten die Figur aus dem Haus von Baal. Sie verbrannten die Figur mit Feuer. 27. Sie machten das Haus von Baal kaputt. Jetzt ist dort ein Ort für Müll. 28. So machte Jehu dem Dienst für Baal ein Ende. 29. Aber Jehu tat auch schlechte Dinge. Er betete goldene Kälber in Bethel und Den an. 30. Gott sagte zu Jehu, du hast gut gearbeitet. Deine Söhne werden lange Könige in Israel sein. 31. Aber Jehu folgte Gottes Gesetz nicht von ganzem Herzen. Er tat weiter böse Dinge. 32. In dieser Zeit wurde Israel kleiner. König Hazael gewann viele Kämpfe gegen Israel. 33. Er nahm das Land im Osten vom Jordan weg. Er nahm Gilead und Basan ein. 34. Alles andere über Jehu steht in einem Buch. Dort stehen alle seine Taten. 35. Jehu starb und wurde in Samaria begraben. Sein Sohn Joahas wurde der neue König. 36. Jehu war 28 Jahre lang König in Samaria.